Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft. Was tun gegen Hass und Hetze im Internet? Seit Anfang des Jahres müssen die Betreiber sozialer Netzwerke mit mehr als 2 Millionen Nutzern in Deutschland das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, beachten. Es verpflichtet Unternehmen, Hassposts oder Falschnachrichten zu löschen. Facebook, Google und Twitter haben heute eine erste Bilanz gezogen, Zahlen, die ganz unterschiedlich interpretiert werden. Aus Berlin berichtet Falk Steiner. Fast 265.000 Beschwerden nach Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, hat Twitter in den ersten 6 Monaten des Jahres erhalten und knapp 30.000 davon wurden auch vom Anbieter beanstandet. Bei der Videoplattform YouTube waren fast 220.000 Beschwerden anhängig und fast 60.000 Mal wurden Inhalte deswegen gelöscht oder in Deutschland gesperrt. Bei dem sozialen Netzwerk mit höchstem Marktanteil waren es hingegen nur 886 Beschwerden in der ersten Jahreshälfte. 362 Mal sperrte oder löschte Facebook Inhalte im Zusammenhang mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Die Zahlen zeigen dabei bereits, wie unterschiedlich die Anbieter ihre Verpflichtungen aus dem Gesetz interpretiert haben. Während Twitter deutsche Nutzer für fast alle möglicherweise problematischen Inhalte auf ein Meldeformular nach NetzDG verweist, geht Facebook genau den umgekehrten Weg. Hier ist die Meldung als Verstoß gegen den sogenannten Gemeinschaftsstandard, die Regeln der allgemeinen Geschäftsbedingungen des Dienstleisters, deutlich einfacher als nach NetzDG. Google weist explizit darauf hin, dass ein wesentlicher Teil der gelöschten bzw. gesperrten Inhalte bei YouTube am Ende nicht nach NetzDG, sondern als Verstoß gegen die eigenen AGB entfernt wurde. Das betrifft zum Beispiel den Bereich der Gewaltdarstellungen und pornografische Inhalte. Dort werden etwa 7 bzw. 70 mal so viele Inhalte nach allgemeinen Geschäftsbedingungen und nicht nach Netzwerkdurchsetzungsgesetz gelöscht, bei Hassinhalten immerhin noch 3-mal so viele. Die meisten Meldungen betreffen Hate Speech, also diskriminierende oder zum Hass aufrufende Inhalte. An Platz 2 stehen bei den Plattformen Persönlichkeitsrechtsverletzungen und Beleidigungen. Manuel Höferlin, Digitalpolitiker in der FDP-Bundestagsfraktion und scharfer Kritiker des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, interpretiert die Zahlen gegenüber den Deutschlandfunksendern so. Die Berichte zeigen ja auch gerade, und zwar auch explizit wird darüber berichtet, dass es immer wieder Schwierigkeiten gibt in der Abgrenzung zwischen strafbaren Inhalten, die dann auch gelöscht würden nach Netzwerkdurchsetzungsgesetz, und Inhalten, die möglicherweise fragwürdig sind, aber eben nicht strafbar. Und diese Abgrenzungsproblematik ist eben doch sehr schwer, das haben wir auch immer gesagt. Und das ist genau die Krux. Wenn etwas eindeutig strafbar ist, dann brauchen wir auch kein Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und ist etwas nicht strafbar und vielleicht einfach nicht wünschenswert, dann muss man vielleicht trotzdem damit leben. Eine Kritik, die auch Reporter ohne Grenzen teilt, weshalb die Organisation heute Nachbesserungen am Gesetz forderte. Für ein übermäßiges Sperren gebe es keine Anhaltspunkte, sagt die rechtspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Elisabeth Winkelmeier-Becker. So sieht das auch Saskia Esken, Digitalpolitikerin der SPD. Aus den Zahlen zum SDG, so wie die angegeben sind, kann man kein Overblocking herauslesen, meiner Auffassung nach. Wo sich die Leute drauf beziehen, die jetzt tatsächlich schon von Overblocking sprechen, das ist in der Hauptsache tatsächlich eine Reaktion der Unternehmen und den veränderten Umgang mit Meldungen nach dem Gemeinschaftsstandard. Der Großteil der Beschwerden wird sehr schnell binnen eines Tages abgearbeitet. Nur sehr selten wird länger als eine Woche für eine Prüfung benötigt. Auffällig, insbesondere privatsphärebezogene Meldungen brauchen vergleichsweise lang zur Prüfung. Bei Hate Speech geht die Bearbeitung in der Regel sehr schnell. Die erste NetzDG-Bilanz zusammengefasst von Falk Steiner.